Einheit 3. So viel Deutsch können Sie schon. Übung 1a. Hören Sie die Wörter und sprechen Sie nach. Das Album. Der Manager. Die Kosmetikerin. Der Cousin. Der Monteur. Das Foto. Die Bibliothekarin. Die Familie. Der Student.